WDR 3 Hörspiel. Ruhe vor dem Sturm heißt es in dieser Woche im WDR 3 Hörspiel. Von heute bis Donnerstag widmen sich unsere Hörspiele unterschiedlichen Arten von Stille und von ihrer Wirkung auf die Menschen. Los geht es mit einem echten, durchaus schwergewichtigen Klassiker, Samuel Becketts Hörspiel Losigkeit. Sans auf Französisch, eine Art Bildbeschreibung, die in 120 poetischen Sätzen eine unendliche tonlose Weite heraufbeschwört und in ihr ein einzelner kleiner Mensch. Beckett hat sich inspirieren lassen zu diesem Text durch experimentelle Musik, etwa von John Cage, für den Stille ja der Ursprung von allem war. Und doch erklingt hier kein einziger Ton, nur eben die menschliche Stimme. Denn das war für Beckett, diesen Meister des Minimalismus, die Faszination am Hörspiel, die konsequente Reduktion und Konzentration auf die Sprache und ihren Klang. Losigkeit, Sans, ein Prosatext für 6 Stimmen von Samuel Beckett. Trümmer, wahre Zuflucht endlich, zu der seit jeher durch so viel Falsche. Weiten endlos, Erde, Himmel ineinander, alles lautlos, regungslos. Graues Gesicht, 2 blassblau, kleiner Körper, Herz schlägt, einsam, aufrecht. Erloschen, aufgesprungen, 4 Wände auseinander, wahre Zuflucht, ausweglos. Verstreute Trümmer und Sand durcheinander, aschgrau, wahre Zuflucht. Hohler Kubus, lauter Licht, schiere Weiße, Flächen, spurlos, alles entfallen. Seit jeher nur graue Luft, zeitlos, Chimäre das schwindende Licht. Aschgrauer Himmel, Abglanz der Erde, Abglanz des Himmels. Seit jeher nur dies Beständige, Traum, die schwindende Stunde. Er wird Gott wieder schmähen, wie in der gesegneten Zeit, gegenüber dem offenen Himmel, dem schwindenden Schauer. Kleiner Körper, graues Gesicht, Züge, Ritze und kleine Löcher, 2 blassblau. Flächen spurlos, schiere Weiße, Auge endlich ruhig, alles entfallen. Chimäre Licht, seit jeher nur graue Luft, zeitlos, lautlos. Flächen, spurlos, greifnah, schiere Weiße, alles entfallen. Kleiner Körper, aschgrau, stocksteif, Herz schlägt gegenüber den Weiten. Regnen wird wieder auf ihn, wie in der gesegneten Zeit das Blau, die schwindende Wolke. Hohler Kubus, wahre Zuflucht, endlich 4 Wände, lautlos auseinander. Himmel grau, wolkenlos, alles lautlos, regungslos, Erde, Sand, aschgrau. Kleiner Körper, gleiches Grau wie die Erde, der Himmel, die Trümmer, einsam, aufrecht. Aschgrau ringsumher, Erde, Himmel ineinander, Weiten, endlos. Er wird sich regen im Sandmeer. Es wird sich regen am Himmel, in der Luft, im Sandmeer. Seit jeher nur im Traum, der süße Traum, es nur einmal machen zu müssen. Kleiner Körper, kleiner Block, Herz schlägt, aschgrau, einsam, aufrecht. Erde, Himmel ineinander, Ebene endlos, kleiner Körper, einsam, aufrecht. im Treibsand noch einen Schritt zu den Weiten. Er wird ihn gehen. Alles still, kein Hauch, gleiches Grau überall. Erde, Himmel, Körper, Trümmer. Langsam, dunkel und Zerfall, wahre Zuflucht, vier Wände lautlos auseinander. Beine nur ein Block, Arme fest an den Seiten, kleiner Körper gegenüber den Weiten. Seit jeher nur im verschwundenen Traum schwand die Stunde, die lange, die kurze. Einsam, aufrecht, kleiner Körper, grau, glatt, nichts Erhabenes, ein paar Löcher. Einen Schritt in den Trümmern, dem Sandmeer, auf dem Rücken, zu den Weiten. Er wird ihn gehen. Seit jeher nur Traum die Tage und Nächte, bestehend aus Träumen anderer Nächte, besserer Tage. Er wird wieder leben, einen Schritt lang. Es wird wieder Tag und Nacht werden über ihm, den Weiten. In vier Stücke auseinander, wahre Zuflucht, ausweglos, verstreute Trümmer. Kleiner Körper, kleiner Block, Genitalien befallen Arsch, nur ein Block, Ritze grau befallen. Wahre Zuflucht endlich, ausweglos, verstreut, vier Wände lautlos auseinander. Weiten endlos, Erde, Himmel ineinander, alles regungslos, kein Hauch. Flächen weiß, spurlos, ruhiges Auge, Kopf bei Sinnen, alles entfallen. Verstreute Trümmer, aschgrau ringsherum, wahre Zuflucht endlich ausweglos. Aschgrau, kleiner Körper, einsam aufrecht, Herz schlägt gegenüber den Weiten. Bildschön, brandneu, wie in der gesegneten Zeit, wird das Unheil wieder herrschen. Erde, Sand, gleiches Grau wie die Luft, der Himmel, der Körper, die Trümmer, feiner Sand, aschgrau. Lichtzuflucht, schiere Weiße, Flächen, spurlos, alles entfallen. Ebene endlos, kleiner Körper, einsam, aufrecht, gleiches Grau überall, Erde, Himmel, Körper, Trümmer. Gegenüber der weißen Ruhe, greif nah das Auge endlich ruhig, alles entfallen. Noch einen Schritt, einen nur ganz allein im Treibsand, er wird ihn gehen. Erloschen, aufgesprungen, wahre Zuflucht, ausweglos, zu der seit jeher durch so viel Falsche. Seit jeher alles still, derart, dass er träumt dies ungestüme Gelächter, dies Geschrei. Kopf durch ruhiges Auge, lauter Weiße, lauter Ruhe, lauter Licht, alles entfallen. Chimäre die Dämmerung, die Chimären vertreibt und die andere, Schummer genannte. Er wird auf seinem Rücken gehen, gegenüber dem Himmel, der wieder offen, über ihm, den Trümmern, dem Sandmeer, den Weiten. Graue Luft, zeitlos, Erde, Himmel ineinander, gleiches Grau wie die Trümmer, Weiten endlos. Es wird wieder Tag und Nacht werden über ihm, den Weiten. Das Luftherz wird wieder schlagen, wahre Zuflucht endlich, verstreute Trümmer, gleiches Grau wie das Sandmeer. Gegenüber dem ruhigen Auge greifnah lauter Ruhe, lauter Weiße, alles entfallen. Seit jeher nur erträumt das Blau, in ungestümem Träumen, das himmlische Blau der Poesie. Kleine Leere, starkes Licht, hohler Kubus, lauter Weiße, Flächen, spurlos, alles entfallen. Seit jeher nur graue Luft, zeitlos alles, regungslos, kein Hauch. Herz schlägt, einsam aufrecht, kleiner Körper, graues Gesicht, Züge befallen, zwei blassblau. Licht, weiße Greifner, Kopf durch ruhiges Auge, ganz bei Sinnen, alles entfallen. Kleiner Körper, gleiches Grau wie die Erde, der Himmel, die Trümmer, einsam, aufrecht. Alles still, kein Hauch, gleiches Grau überall, Erde, Himmel, Körper, Trümmer. Erloschen, aufgesprungen, vier Wände auseinander, wahre Zuflucht, ausweglos. Aschgrauer Himmel, Abglanz der Erde, Abglanz des Himmels. Graue Luft, zeitlos, Erde, Himmel ineinander, gleiches Grau wie die Trümmer, Weiten, endlos. Im Treibsand noch einen Schritt zu den Weiten, er wird ihn gehen. Es wird wieder Tag und Nacht werden über ihm, den Weiten. Das Luftherz wird wieder schlagen. Chimäre Licht, seit jeher nur graue Luft, zeitlos, lautlos. Weiten endlos, Erde, Himmel ineinander, alles regungslos, kein Hauch. Regnen wird wieder auf ihn, in der gesegneten Zeit das Blau, die schwindende Wolke. Himmel grau, wolkenlos, alles lautlos, regungslos, Erde, Sand, aschgrau. Kleine Leere, starkes Licht, hohler Kubus, lauter Weiße, Flächen, spurlos, alles entfallen. Ebene endlos, kleiner Körper, einsam, aufrecht, gleiches Grau überall, Erde, Himmel, Körper, Trümmer. Verstreute Trümmer und Sand, durcheinander, aschgrau, wahre Zuflucht. Hohler Kubus, wahre Zuflucht, endlich vier Wände, lautlos auseinander. Seit jeher nur dies Beständige, Traum, die schwindende Stunde. Seit jeher nur graue Luft, zeitlos, Chimäre das schwindende Licht. In vier Stücke auseinander, wahre Zuflucht, ausweglos, verstreute Trümmer. Er wird wieder leben, einen Schritt lang. Es wird wieder Tag und Nacht werden über ihm, den Weiten. Gegenüber der weißen Ruhe, greif nah das Auge endlich ruhig, alles entfallen. Graues Gesicht, zwei blassblau, kleiner Körper, Herz schlägt, einsam, aufrecht. Er wird auf seinem Rücken gehen, gegenüber dem Himmel, der wieder offen, über ihm, den Trümmern, dem Sandmeer, den Weiten. Erde, Sand, gleiches Grau wie die Luft, der Himmel, der Körper, die Trümmer, feiner Sand, aschgrau. Flächen, spurlos, greifnah, schiere Weiße, alles entfallen. Herz schlägt, einsam aufrecht, kleiner Körper, graues Gesicht, Züge befallen, zwei blassblau. Einsam aufrecht, kleiner Körper, grau, glatt, nichts Erhabenes, ein paar Löcher. Seit jeher nur Traum die Tage und Nächte, bestehend aus Träumen anderer Nächte, besserer Tage. Er wird sich regen im Sandmeer, es wird sich regen am Himmel, in der Luft, im Sandmeer. Einen Schritt in den Trümmern, dem Sandmeer, auf dem Rücken, zu den Weiten, er wird ihn gehen. Seit jeher alles still, derart, dass er träumt dies ungestüme Gelächter, dies Geschrei. Wahre Zuflucht endlich, verstreute Trümmer, gleiches Grau wie das Sandmeer. Seit jeher nur graue Luft, zeitlos alles, regungslos, kein Hauch. Flächen weiß, spurlos, ruhiges Auge, Kopf bei Sinnen, alles entfallen. Seit jeher nur im verschwundenen Traum schwand die Stunde, die lange, die kurze. Hohler Kubus, lauter Licht, schiere Weiße, Flächen, spurlos, alles entfallen. Erloschen, aufgesprungen, wahre Zuflucht, ausweglos, zu der seit jeher durch so viel Falsche. Kopf durch ruhiges Auge, lauter Weiße, lauter Ruhe, lauter Licht, alles entfallen. Bildschön, brandneu, wie in der gesegneten Zeit, wird das Unheil wieder herrschen. Aschgrau ringsumher, Erde, Himmel ineinander, Weiten endlos. Verstreute Trümmer, aschgrau ringsherum, wahre Zuflucht endlich ausweglos. Seit jeher nur im Traum der süße Traum, es nur einmal machen zu müssen. Kleiner Körper, graues Gesicht, Züge, Ritze und kleine Löcher, zwei blassblau. Trümmer, wahre Zuflucht endlich, zu der seit jeher durch so viel Falsche. Seit jeher nur erträumt das Blau, in ungestümem Träumen, das himmlische Blau der Poesie. Licht, weiße Greifner, Kopf durch ruhiges Auge, ganz bei Sinnen, alles entfallen. Langsam, dunkel und Zerfall, wahre Zuflucht, vier Wände lautlos auseinander. Erde, Himmel ineinander, Ebene endlos, kleiner Körper einsam, aufrecht. Noch einen Schritt, einen nur ganz allein im Treibsand, er wird ihn gehen. Aschgrau, kleiner Körper einsam aufrecht, Herz schlägt gegenüber den Weiten. Licht Zuflucht, schiere Weiße, Flächen, spurlos, alles entfallen. Weiten endlos, Erde, Himmel ineinander, alles lautlos, regungslos. Beine nur ein Block, Arme fest an den Seiten, kleiner Körper gegenüber den Weiten. Wahre Zuflucht endlich, ausweglos, verstreut, vier Wände lautlos auseinander. Flächen spurlos, schiere Weiße, Auge endlich ruhig, alles entfallen. Er wird Gott wieder schmähen, wie in der gesegneten Zeit, gegenüber dem offenen Himmel, dem schwindenden Schauer. Gegenüber dem ruhigen Auge, greifnah lauter Ruhe, lauter Weiße, alles entfallen. Kleiner Körper, kleiner Block, Herz schlägt, aschgrau, einsam, aufrecht. Kleiner Körper, aschgrau, stocksteif, Herz schlägt gegenüber den Weiten. Kleiner Körper, kleiner Block, Genitalien befallen Arsch, nur ein Block, Ritze grau befallen. Chimäre die Dämmerung, die Chimären vertreibt und die andere, Schummer genannte. Losigkeit, Song von Samuel Beckett, aus dem Englischen übersetzt von Elmar Tophofen, mit Alf Marholm, Matthias Ponier, Peter Lieck, Alwin Joachim Meyer, Heiner Schmidt und Michael Thomas. Bearbeitung und Regie Martin Esslin gemeinsam mit dem Autor. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1971.